Abschnitt 8 von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 8. Kapitel. Kalenus, der Priester der Isis, der heimlich und verkleidet durch die Hintertür zu Burbo gekommen war, stammte von der niedrigsten Herkunft ab. Sein Vater war ein befreiter Sklave gewesen, hatte aber dem Sohn eine gute Erziehung gegeben, doch dieser verprasste das ererbte kleine Vermögen und wählte dann als letzte Zuflucht vor der Not den Priesterstand. Wenn auch die festen Einkünfte dieses heiligen Amtes damals im Allgemeinen nur geringe waren, so konnten doch die Priester eines beliebten Tempels sich nicht beklagen. Keine Beschäftigung bringt so viel ein als die, welche den Aberglauben der Menge in Anspruch nimmt. In Pompeji lebte nur ein Verwandter des Kalenus, und dieser war Burbo. Dunkle und unehrenwerte Bande, stärker als die des Blutes, vereinigten ihre Herzen und ihre Interessen. Oft entzog sich der Isis-Priester verkleidet und insgeheim der angeblichen Strenge seiner Andachtsübungen und schlich sich durch die Hintertür in das Haus des ehemaligen Gladiators, eines Menschen, den seine Laster und seine Beschäftigungen gleich sehr der Verachtung preisgeben mussten. Dort legte er den letzten Rest jener Scheinheiligkeit ab, die einer, selbst für die Nachäffung der Tugend, zu hohen Seele jederzeit drückend sein musste, und er sich bloß unterwarf, weil seine Hauptleidenschaft, der Geiz, ihn dazu antrieb. In einen jener großen Mäntel gehüllt, die bei den Römern Mode wurden, je mehr sie die Toga ablegten und dessen weiter Faltenwurf die Gestalt ganz verhüllte, so wie die hinzugefügte Kapuze auch die Gesichtszüge verbarg, saß jetzt Kalenus in dem kleinen Wohnzimmer des Burbo, von wo aus ein kleiner Gang zu der Hintertür führte, die man fast in allen Häusern Pompeis fand. Ihm gegenüber saß Burbo und zählte wohlgefällig auf einem Tische eine kleine Summe Geldes, welche der Priester eben aus der Börse genommen hatte. »Du siehst«, sagte Kalenus, »wir zahlen gut, und du bist mir Dank schuldig, dass ich dir zu einer solchen guten Kundschaft verholfen habe.« »Allerdings, Vetter, ich bin dir sehr dankbar«, erwiderte Burbo, indem er das Geld in ein ledernes Beutelchen steckte, das er in den Gürtel schob, worauf er den Gurt um seinen hervorstehenden Bauch enger anzog, als er es gewöhnlich in den Stunden häuslicher Beschäftigungen zu tun pflegte. »Und bei der Isis, Pisis, Nisis oder welche Gottheiten es sonst noch in Ägypten geben mag«, meine kleine Nydia ist ein wahres Hesperien, ein goldener Garten für mich. Sie singt schön und spielt wie eine Muse. Dieses sind Talente, die der, dem ich diene, stets freigebig bezahlt. Er ist ein Gott, rief Burbo begeistert aus. Jeder reiche Mann, der freigebig ist, verdient, angebetet zu werden. Aber komm, alter Freund, trinke ein Glas Wein mit mir und erzähle mir mehr davon. Was tat sie dort? Sie ist ängstlich, spricht von ihrem Eid und offenbart nichts. Ich ebenso wenig, bei meiner rechten Hand. Auch ich habe den schrecklichen Eid der Verschwiegenheit geleistet. Eid? Was sind Eide für Männer wie wir? Allerdings gewöhnliche Eide. Aber dieser? Und der in Lastern abgehärtete Priester bebte, indem er sprach. Doch, fuhr er fort und leerte dabei einen großen Becher ungemischten Weins. Ich muß dir gestehen, dass ich nicht so sehr den Eid als die Rache dessen, dem ich ihn geleistet, scheue, bei den Göttern. Er ist ein mächtiger Zauberer und vermöchte mein Geständnis, selbst vom Monde herabzuziehen, wenn ich es diesem abgelegt hätte. Sprich nicht mehr davon. Wenn ich aber auch beim Pollux herrliche Feste mit ihm feiere, so ist mir doch dort nie recht behaglich. Eine frohe Stunde mit dir und mit einer jener einfachen, kräftigen Mädchen, die ich in diesem Zimmer finde, ist mir lieber als ganze Nächte in so glänzenden Ausschweifungen zugebracht. »Ach, das kannst du gerne haben, und wenn es den Göttern gefällt, so wollen wir zu morgen Abend wieder ein hübsches Fest veranstalten.« »Das soll mir lieb sein«, sagte der Priester, indem er sich die Hände rieb und sich mehr dem Tische näherte. In diesem Augenblick hörten sie ein leises Geräusch an der Tür, als ob jemand die Klinke umfasste. Der Priester zog schnell seine Kapuze über den Kopf. »Sei ruhig«, lispelte der Wirt, »es ist die Blinde.« Als Nydia die Tür öffnete und in das Zimmer trat. »Hey Mädchen, was willst du? Du siehst bleich aus. Auch bist du so lange ausgeblieben.« »Nun, nun, jung bleibt immer jung«, sagte Burbo lächelnd. Das Mädchen erwiderte nichts, ließ sich aber auf einem der Sitze nieder und schien sehr ermüdet zu sein. Ihre Gesichtsfarbe wechselte schnell. Sie stieß ungeduldig mit ihrem kleinen Fuß auf den Boden und sagte mit entschlossener Stimme, »Niemals werde ich wieder an jenen schrecklichen Ort gehen. Mögt ihr mich auch schlagen, mich hungern lassen, mir selbst mit dem Tode drohen?« »Was, du törichtes Ding«, rief Burbo, der schnell in Wut geriet. Seine Augenbrauen zogen sich finster über die wilden, rollenden Augen. »Was, du willst nicht gehorchen? Nimm dich in Acht!« »Ich kann es nicht«, erwiderte das arme Mädchen, indem es traurig die Hände über die Brust kreuzte. »Was, mein Zierpüppchen, du willst im Ernst nicht mehr hingehen? Na, ich werde dich schon mit Gewalt hinbringen lassen.« »Ich werde schreien, dass man es in der ganzen Stadt hört«, sagte sie heftig, und das Blut stieg ihr in das Gesicht. »Das wollen wir auch schon verhindern. Wir werden dir den Mund stopfen.« »Dann mögen mir die Götter beistehen«, sagte Lydia, indem sie aufstand. »Ich werde mich bei der Obrigkeit beschweren.« »Erinnere dich deines Eides«, sagte Kalinus jetzt mit dumpfer, tiefer Stimme. Bei diesen Worten ergriff ein Schauder das arme Mädchen. Sie faltete um Hilfe flehend die Hände. »Ach, ich Unglückliche«, seufzte sie und fing an zu weinen. Jetzt erschien plötzlich die abschreckende Gestalt der Stratonike, wahrscheinlich durch das Geräusch, welches diese Szene verursachte, herbeigerufen, in dem Zimmer. »Was gibt es hier?«, sagte sie wütend zu Burbo. »Was beginnst du, wilder Mensch, mit meiner Sklavin?« »Sei ruhig, Weib«, erwiderte er in einem halb ängstlichen, halb grimmigen Tone. »Du kannst doch wohl hübsche Kleider und einen neuen Gürtel gebrauchen, nicht wahr? Nun, so gib Acht auf deine Sklavin, sonst wirst du noch lange darauf warten müssen. Der Fluch auf dein Haupt, du Ungehorsame!« »Was bedeutet das?«, sagte die alte Hexe, indem sie bald den einen, bald die andere ansah. Lydia stand schnell auf, warf sich der Stratonike zu Füßen und schluchzte, indem sie ihre Knie umfasste. »Oh, meine Gebieterin, du bist ein Weib, du hast Schwestern gehabt, du warst jung wie ich. Erbarme dich meiner, beschütze mich. Ich will jenen schrecklichen Festen nicht mehr beiwohnen.« »Einfältiges Mädchen«, sagte die Hexe, indem sie ungestüm eine jener zarten Hände fasste, die an keine härtere Arbeit als an das Flechten von Blumenkränzen gewöhnt waren. »Dummes Ding, eine Sklavin darf solche Gewissensbisse nicht haben.« »Hörst du?«, sagte Burbo, indem er seinen Geldbeutel hervorzog und dessen Inhalt erklingen ließ. »Hörst du diese Musik, Weib? Wenn du jenes dumme Kalb nicht mit einem tüchtigen Riemen züchtigst, so wirst du diese Musik bald nicht mehr hören.« »Das Mädchen ist müde und erschöpft«, sagte Stratonike, indem sie dem Kalmus zuwinkte. »Das nächste Mal wird sie euch folgsamer sein.« »Euch? Euch? Wer ist hier?«, rief Lydia mit so ängstlichem Wesen, dass der Isis-Priester beunruhigt aufstand, als ihre blinden Augen in ihren Höhlen rollten. »Sie muss mich mit diesen Augen sehen«, flüsterte er. »Wer ist hier? In des Himmels Namen? Sprecht!« »Ach, wäret ihr blind wie ich, so würdet ihr nicht so grausam sein«, sagte sie und brach wieder in Tränen aus. »Bringe sie fort«, sagte Burbo ungeduldig, »ich hasse dieses Gejammer.« »Komm«, sagte Stratonike, indem sie das arme Kind an der Schulter fasste. Lydia entzog sich ihr mit einer Miene, der die Entschlossenheit Würde gab. »Höre mich«, sagte sie, »ich habe dir treu gedient, ich, die ich zu einem ganz anderen Leben erzogen wurde. Ach, meine arme, arme Mutter, ließest du dir wohl jemals träumen, dass es noch so weit mit mir kommen würde?« Sie trocknete sich die Tränen und fuhr fort, »Befehlt mir alles andere, ich will gehorchen, aber ich erkläre euch jetzt, euch, so strenge, hart und unerbittlich ihr auch seid, dass ich dort nicht mehr hingehen oder dass, wenn ich dazu gezwungen werde, ich den Schutz des Prätors selbst anflehen will. Ich habe es gesagt. Hört mich, ihr Götter, ich schwöre.« Die Augen der alten Hexe fingen jetzt an zu glühen wie Feuer. Sie ergriff das Kind mit der einen Hand bei den Haaren und erhob die andere in die Luft. Jene schreckliche rechte Faust, deren geringster Schlag hingereicht hätte, um das zarte und schwache Mädchen zu töten. Dieses schien sie auch wohl zu bedenken, denn sie änderte ihren Vorsatz, und indem sie Lydia nach der Wand hinzog, nahm sie von einem Haken einen Strick, der schon oft zu diesem Zweck gedient haben mochte, und in dem nächsten Augenblick ertönte das Angstgeschrei und Hilferufen des armen, blinden Mädchens. 9. Kapitel. »Holla, ihr braven Burschen«, sagte Lepidus, indem er sich bückte, als er in die niedrige Haustür des Burbo eintrat. Wir sind gekommen, um zu sehen, wer von euch eurem Lannister am meisten Ehre macht.« Die Gladiatoren standen ehrerbietig vor den drei jungen Männern auf, die mit als die reichsten und freigebigsten in Pompeji bekannt waren und deren Urteil für den amphitheatrischen Ruf sehr wichtig war. »Was für derbe Kerls«, sagte Clodius zu Glaucus, »sie sind würdig, Gladiatoren zu sein.« »Es ist schade, dass sie nicht Soldaten sind«, erwiderte Glaucus. Es war merkwürdig, jetzt den üppigen Lepidus zu beobachten, den bei den Festlichkeiten ein Strahl des Tageslichtes zu blenden schien, in den Bädern ein Luftzug ungeduldig machte, in dem die männliche Natur gänzlich entartet war und den Weichlichkeit und übertriebener Luxus zu einem Zwittergeschöpf machten. Es war merkwürdig, diesen Lepidus jetzt voller Leben und Tätigkeit zu sehen, wie er die breiten Schultern der Gladiatoren mit seiner kraftlosen, weibischen Hand betastete, die gedrungenen, gebräunten Muskeln befühlte, ganz verloren in Bewunderung jener Mannhaftigkeit, die er so sorgfältig stets von sich selbst entfernt zu halten sich bemühte. »Ah, Niger, wie willst du kämpfen?« sagte Lepidus. »Und mit wem?« »Sporus hat mich herausgefordert«, sagte der wilde Riese. »Ich hoffe, es soll auf Tod und Leben gehen.« »Ah, gewiss«, erwiderte Sporus, indem er mit seinen kleinen Augen blinzelte. »Er nimmt das Schwert und ich das Netz und den Dreizack. Es wird ein herrlicher Kampf werden. Ich hoffe, der Überlebende wird genug bekommen, um die Würde seines Standes zu behaupten.« »Wegen des Geldes mach dir keine Sorgen, mein Hektor. Darauf kommt es uns nicht an«, sagte Clodius. »Also du kämpfst gegen Niger? Glaucus, willst du mit mir wetten? Ich halte auf Niger.« »Sagte ich es nicht?« rief Niger freudetrunken. »Der edle Clodius kennt mich. Zähle dich nur schon zu den Toten, mein Sporus.« Clodius zog eine Wachstafel hervor. »Eine Wette um 10 Sesterzien, was meinst du?« »Es sei«, sagte Glaucus, »doch wer ist das? Ich sah diesen Helden noch nie.« Und er zeigte hierbei auf Lydon, dessen Glieder schlanker waren als die seiner Genossen und der etwas Angenehmes, selbst Edles in seinen Zügen hatte, das seine Beschäftigung noch nicht hatte verwischen können. »Es ist Lydon, ein Anfänger, der sich bis jetzt bloß mit dem hölzernen Schwert geübt hat«, antwortete Niger. »Doch, er hat wahres Gladiatorenblut in sich und forderte schon den Tetraides heraus.« »Er forderte mich heraus«, sagte Lydon. »Ich gehe auf den Kampf ein.« »Und wie wollt ihr fechten?« fragte Lepidus. »Übrigens solltest du nicht lieber noch etwas warten, ehe du es mit Tetraides aufnimmst?« Lydon lächelte verächtlich. »Strecke deinen Arm aus, mein Lydon«, sagte Lepidus mit Kennermiene. Der Gladiator streckte mit einem bedeutungsvollen Blick auf seine Genossen einen Arm aus, der, wenn auch nicht so dick und fleischig wie die ihrigen, doch von so festem Muskelbau und so regelmäßig in seinen Verhältnissen war, dass die drei jungen Männer gleichzeitig einen Ausruf der Bewunderung hören ließen. »Nun gut«, sagte Clodius, »und welche Waffe wählst du?« »Wir werden zuerst mit dem Cestus und, wenn wir darauf beide noch leben, mit Schwertern kämpfen«, erwiderte Tetraides mit einem neidisch schielenden Blick. »Mit dem Cestus«, sagte Glaucus. »Daran tust du Unrecht, Lydon. Der Cestus ist eine griechische Kampfart. Ich kenne sie gut. Du musst dafür noch etwas stärker werden. Du bist zu mager dazu. Gib den Cestus auf.« »Ich kann nicht«, sagte Lydon. »Und weshalb nicht?« »Ich habe es schon gesagt, weil er mich darauf herausgefordert hat.« »Aber er wird nicht gerade auf diese Waffe bestehen.« »Meine Ehre besteht aber darauf«, erwiderte Lydon stolz. »Ich wette auf Tetraides, 2-1 auf den Cestus«, sagte Clodius. »Soll es gelten, Lepidus, und mit Schwertern auf gleiche Wette?« »Wenn du auch 3-1 setztest, so nehme ich es nicht an«, entgegnete Lepidus. »Lydon wird mit dem Schwert ihm nicht gewachsen sein. Du meinst es sehr gut mit mir.« »Was meinst du dazu, Glaucus?«, fragte Clodius. »Ich will auf die Wette 3-1 eingehen. Also 10 Sesterzien gegen 30.« »Ja.« Clodius schrieb auch diese Wette auf seine Tafel. »Entschuldige, mein edler Beschützer«, sagte Lydon leise zu Glaucus. »Wie viel glaubst du, dass der Sieger gewinnen wird?« »Wie viel? Nun, vielleicht 7 Sesterzien.« »Bist du gewiss, dass es so viel sein wird?« »Sicher wird es so viel sein, aber schäme dich. Ein Grieche würde an die Ehre, nicht aber an das Geld denken. Die Römer bleiben sich doch immer gleich.« Die braune Wange des Gladiators errötete und er sprach, »Verkenne mich nicht, edler Glaucus. Ich denke an beides, doch würde ich kein Gladiator geworden sein, wenn es nicht des Geldes wegen wäre. O, du Unwürdiger, mögest du unterliegen. Noch nie war ein Geldhungriger ein Held. Ich bin nicht geldhungrig, sagte Lydon mit Stolz und entfernte sich nach der anderen Seite. Aber ich sehe Bubu nicht. Wo ist er? Ich muss mit ihm sprechen, sagte Clodius. Er ist da drin, sagte Niger, indem er auf die entgegengesetzte Tür zeigte. Und wo ist die Stratonike, die gute Alte, wo ist sie? Fragte Lepidus. Sie war soeben noch hier, ehe ihr eintratet, doch sie hörte da drinnen etwas, das ihr missfiel und ist hineingegangen. Beim Pollux, dem alten Burbo, ist vielleicht in dem Hinterzimmer ein Mädchen in die Hände gefallen. Ich hörte eine weibliche Stimme kreischen, die Alte ist eifersüchtiger als Juno. In diesem Augenblick hörte man einen lauten Schrei des Schmerzes und Entsetzens. »Oh, schone mich, ich bin ja nur ein Kind, ich bin blind, ist das nicht Strafe genug?« »Oh, Pallas, jene Stimme ist mir bekannt, es ist mein armes Blumenmädchen«, rief Glaukus und stürzte sogleich nach der Stube, aus welcher das Geschrei kam. Er sprengte die Tür und sah Nydia unter den Misshandlungen der alten Hexe sich winden. Der bereits mit Blut gefärbte Strick schwebte schon wieder in der Luft. »Furie«, sagte Glaukus, indem er ihr mit der einen Hand Nydia, mit der anderen den Strick entriss. »Wie kannst du ein Mädchen, ein Kind, so misshandeln? Meine Nydia, mein armes Mädchen!« »Oh, bist du es?« »Ja, es ist Glaukus«, rief das Blumenmädchen mit freudiger Stimme. Sie hörte auf zu weinen. Sie schmiegte sich lächelnd an seine Brust und küsste sein Gewand. »Und wie kannst du es wagen, voreiliger Fremdling, einer freien Frau zu gebieten, wie sie ihre Sklavin behandeln soll? Bei den Göttern, trotz deiner feinen Tunika und deinen Parfüms, zweifle ich doch sehr, ob du ein römischer Bürger bist, mein Männchen.« »Nicht so ungestüm, meine Alte, nicht so hitzig«, sagte Clodius, der jetzt mit Lepidus eintrat. »Dies ist mein Freund, du darfst nicht so bissig gegen ihn sein, sonst geht es dir schlecht.« »Gib mir meine Sklavin«, kreischte die Amazone, indem sie mit kräftiger Faust den Griechen an der Brust fasste. »Ich lasse sie nicht, und wenn alle Furien, deine Schwestern, dir beiständen, fürchte nichts, süße Nydia, ein Athener schützt stets die Unglücklichen.« »Holla«, schrie Burbo, indem er sich erhob, »was für ein Lärmen ist das um eine Sklavin? Lasse den jungen Herrn gehen, Weib, lass ihn gehen, aus Rücksicht für ihn soll das einfältige Ding diesmal noch verschont werden.« Indem er dieses sagte, zog er das wilde Weib zurück. »Es schien mir, als wir eintraten«, sagte Glaukus, »dass noch jemand hier gewesen sei.« »Er ist fortgegangen.« Und allerdings hatte der Priester der Isis es für angezeigt gehalten, sich zu entfernen. »Oh«, sagte Burbo unbefangen, »das war ein Freund von mir, ein Freund, Saufaus, ein stiller Kauz, der solche Zinkereien nicht liebt. Doch geh, Kind, du wirst die Tunika des jungen Herrn zerreißen, wenn du sie so festhältst. Geh! Es soll dir dieses Mal verziehen sein.« »Oh, verlass mich nicht«, sagte Nydia, indem sie sich noch fester an den Athener schmiegte. Der Grieche fühlte sich gerührt durch ihre verlassene Lage und war auch etwas geschmeichelt, weil sie ihn so um Hilfe anflehte. Er setzte sich auf einen der roh gearbeiteten Stühle, hielt sie auf seinen Knien und küsste ihr die Tränen von den Wangen. Flüsterte ihr wie einem Kinde beruhigende Worte zu, und so schön erschien er in diesem Augenblick selbst der wilden Stratonike, dass auch ihr hartes Herz gerührt wurde. Seine Gegenwart schien jene finstere Herberge zu veredeln. Weich und edelmütig wie er war, schien er so recht geschaffen zu sein, dieses schöne und unschuldige Wesen zu unterstützen. »Wer hätte sich denken sollen«, sagte die Alte, indem sie sich die Schweißtropfen von der Stirn wischte, »dass unsere blinde Nydia noch so geehrt werden würde?« Glaukus wendete sich zu Burba und sagte, »Mein guter Mann, dies ist deine Sklavin. Sie singt gut, sie ist geschickt in der Pflege der Blumen. Ich wünsche, solch eine Sklavin einer Dame zum Geschenk zu machen. Willst du sie mir verkaufen?« Indem er diese Worte sprach, fühlte er, wie ein Schauer des Entzückens durch die Glieder des armen Mädchens zuckte. Sie sprang auf, strich sich die Haare aus dem Gesicht und blickte mit den blinden Augen umher, als ob sie sehen könne. »Unsere Nydia verkaufen? Nein, das geschieht nicht«, sagte Stratonike trotzig. Nydia sank mit einem tiefen Seufzer zurück und schmiegte sich wieder an ihren Beschützer. »Dummes Zeug«, sagte Clodius gebieterisch, »ihr müsst mir den Gefallen tun. Was, Alte?« »Wenn ihr mich beleidigt, so ist es mit eurem Geschäft zu Ende. Ist nicht Burbo der Klient meines Vetters Pansa? Bin ich nicht das Orakel des Amphitheaters und seiner Helden? Wenn ich ein Wort spreche, so ist eure Schenke geschlossen und ihr verkauft nichts mehr. Glaukus, die Sklavin ist dein.« Bobo kratzte sich, offenbar in großer Verlegenheit, hinter den Ohren. »Das Mädchen ist mir so viel wert, als sie in Golde wiegt«, sagte er. »Nenne den Preis«, entgegnete Glaukus, »ich bin reich.« Der alte Schankwirt war kein Mann, dem etwas unverkäuflich war, am wenigsten ein armes, blindes Mädchen. »Sie kostet mich 6 Sesterzien, jetzt ist sie 12 wert«, sagte Stratonike. »Ihr sollt 20 haben. Kommt sogleich zum Richter und dann nehmt das Geld in meinem Hause in Empfang.« »Ich würde das gute Mädchen nicht für 100 Sesterzien verkaufen«, sagte Burbo weinerlich, »wenn es nicht dem edlen Clodius zu gefallen geschehe. Du musst aber auch beim Pansam mir behilflich sein wegen der Stelle eines Designators im Amphitheater, edler Clodius. Sie wäre gerade passend für mich.« »Du sollst sie haben«, entgegnete Clodius, indem er Burbo leise zuflüsterte. »Jener Grieche kann dein Glück machen. Das Geld läuft bei ihm wie durch ein Sieb. Bezeichne diesen Tag mit weißer Kreide, mein Priamus.« »Also abgemacht?«, fragte Glaukus den früheren Gladiator. »Abgemacht«, erwiderte Burbo. »Ach, welch ein großes Glück«, murmelte Lydia. »Ich werde also zu dir gehen?« »Ja, mein süßes Kind, und künftig soll dein Geschäft nur darin bestehen, der liebenswürdigsten Dame in Pompeji griechische Lieder vorzusingen.« Das Mädchen sprang auf. Ihre Züge, die den Augenblick vorher ein so freudiges Entzücken aussprachen, nahmen einen anderen Ausdruck an. Sie seufzte tief und sagte, indem sie seine Hand ergriff, »Ich glaubte, ich würde mit nach deinem Hause gehen.« »Für jetzt soll dieses auch geschehen. Komm, wir verlieren die Zeit.« Ende von Abschnitt 8, gelesen von crowwings.com.